die dritte mit 25 Infanteriedivisionen und 15 Panzerverbänden geführte feindliche Großoffensive gegen die Festung Kurland ist unter ungeheuren Blutopfern und dem Verlust von 1500 Panzer für die Bolschewisten blutig zusammengebrochen. Wo der Angreifer sich zeigt, wird er von schweren Waffen zusammengebrochen. Zur Bereinigung eines Einbruchs sind mit Unterstützung von Panzern und Sturmgeschützen Grenadiere zum Gegenstoß angetreten. Wie viele sind im Feld geblieben? Nachdem der Schlachtenlärm verhallt, war es der gute Kamerad, der da liegt im Graben.